Manchmal erscheint einem alles doppelt so lang. Und manchmal erscheint es nur kurz. Mal ist es wichtig und mal ist es Schnurz. Doch meistens erscheint einem alles nur doppelt so lang. Aber es wusste keiner, wo.